Прекрасная страна. Ein schönes Land. Я там была. Ich war dort. Барбара Берг, археолог. Frau Barbara Berg ist Archäologin. Она ищет древние цивилизации. Sie sucht alte Zivilisationen. Вы говорите с акцентом. Sie sprechen mit Akzent. Кто вы по национальности? Welche Nationalität haben Sie? Я швейцарка из Женевы. Ich bin Schweizerin aus Genf.